Jahren. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. 13 Minuten im Radio, dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Wir haben eine Freitemennacht, wie immer freitags. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 5678 111 ist kostenfrei, kostet euch keinen Cent. Und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei, 0800 5678 110. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Nina und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nina. Warum hast du mich angerufen? Ich wurde im Alter von 14 Jahren sexuell missbraucht. Und ja, seit 2,5 Jahren werde ich eigentlich nicht fertig damit. Mhm. Das fing an, als du 14 warst. Ja. Und wie lange hat das angedauert? Bis zu welchem Alter? Es war über ein Jahr. Ja. Wer war das? Es war ein Bekannter von mir. Also es war ein alter Mann. Ja. Über 60 und der hatte Pferde. Und ja, meine Freundinnen und ich waren da immer da. Es hatte jeder von uns ein Pflegepferd. Ein Pflegepferd? Ein Pflegepferd, ja. Das kann ich nicht richtig verstanden. Und dieser Mann hat was mit den Pferden zu tun? Der hat was mit Pferden zu tun. Er ist Trabrennen gefahren. Ja. Und wir durften mit dem Sulki immer mitfahren. Mhm. Mit wem mitfahren? Mit dem Sulki, mit dem Teil da, wo die Pferde dran. Ja, ja. Ja, und da hat es angefangen. Ja. Bist du die Einzige gewesen? Nee, wir waren zu fünft. Er hat das mit allen fünf gemacht? Ja. Einzeln oder immer mit allen zusammen? Einzeln. Also wir wussten am Anfang gar nichts davon. Also ich dachte immer, dass ich die Einzige bin, weil die alles versucht. Ach so. Hm. Ein ganzes Jahr lang? Ja. Wie oft ist es da vorgekommen? So einmal in der Woche? Einmal jeden in, Tag. Jeden Tag. Weil du jeden Tag da mit den Pferden was zu tun hattest? Genau. Hm. Er hat dich... Ist das eine richtige Vergewaltigung gewesen? Nee, er hat uns an die Brust gefasst und zwischen dem Bein. Ja. Er hat dann immer gesagt, wenn ich irgendwie jemandem was sage, dann sticht er mir die Mistgabel in den Bauch. Mhm. Und ja, kleines Mädchen kann man sagen, sagst halt da nichts, ne? Hast du dann irrsinnige Angst? Ja, doch. Er hat seinen Penis nicht bei dir eingeführt. Nein. Musstest du ihn befriedigen mit seinen Händen? Er hat es versucht. Er hat es versucht. Also er hat deine Hand genommen und an sich rangeführt? Ja. Mhm. Und das immer wieder, jeden Tag, ein ganzes Jahr, hat er dich begrapscht, hat er es getan? Also, dass er mich begrapscht hat, es war ein ganzes Jahr lang, ja, aber dass ich ihn anfassen musste, war nur einmal. Mhm. Mhm. Hat er dich ausschließlich mit den Händen berührt oder hat er dich auch mit dem Mund überall versucht? Es war nur mit den Händen. Mit den Händen. Mhm. Ja. Und du hattest verständlicherweise Angst vor diesem Mann, wenn er sagt, er sticht mit der Mistgabel zu. Ich hatte wahnsinnig Angst. Und hast es dann niemandem erzählt? Nee. Keine Freundin, nicht der Mutter, Vater zu Hause, nichts? Nee, es war so eine Freundin von mir, die konnte tagelang nichts essen. Hm. Und die hat sich dazu überwunden, dass sie es ihrer Schwester sagt. Mhm. Und naja, ihre Schwester hat es auch dicht gehalten. Mhm. Und dann war es so, meine beste Freundin kam dann eben zurück, ne, weil die dann mit dem Sulki unterwegs war. Mhm. Und ich habe sie noch nie weinen gesehen, noch nie. Und ich stand im Stall, habe mein Pflegepferd geputzt und dann habe ich gesagt, Simone sagt nichts, bei dir auch. Mhm. Dann hat sie nur mit dem Kopf genickt. Aber da wart ihr schon mal zwei. Ja. Wann ist denn zum ersten Mal richtig was nach außen gedrungen? Wie meinst du das jetzt? Wer hat denn nach außen was gesagt? Zu den Eltern? Nee, das war die Freundin, die zu ihrer Schwester was gesagt hat. Und kam denn da etwas ins Rollen? Nee, erst in dem Moment, wo meine Freundin zu mir kam, haben wir dann gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt sagen wir es unseren Eltern. Und wir sind dann auch noch am gleichen Abend, es war 23 Uhr, sind wir zur Polizei. Ah ja. Und daraufhin sagte der Polizist nur, das ist Einbildung, weil wir in die Pubertät kommen. Waren denn deine Eltern dabei, als der Polizist das gesagt hat? Meine Großeltern waren dabei, ja. Haben deine Großeltern dir das denn geglaubt? Meine Großeltern haben das am Anfang nicht geglaubt, weil ich muss sagen, ich war ein schwieriges Kind. Aber dann ja. Wann hat die Polizei das denn geglaubt? Nachdem es die Letzte genauso geschildert hat. Ah ja. Nachdem ihr das dann gemacht habt, waren die anderen auch mutig und haben sich dann geäußert und haben gesagt, ja, ich auch. Ja. So war's. Und dann kamen dann fünf Leute, also fünf junge Mädchen kamen dann zusammen. Was ist dann weiter passiert? Ist der Mann vom Gericht gestellt worden? Domian, wir haben gar nichts erfahren. Gar nichts. Ich weiß nur, dass er eine Aussage machen musste, dass er das alles auch zugab, dass er das gemacht hat. Und mehr wissen wir nicht. Wie, du weißt gar nicht, wie die Gerichtsverhandlung ausgegangen ist und zum Wasser fuhr. Aber das ist ja sonderbar. Deine Eltern wissen das auch nicht? Ich habe keine Ahnung. Meine Großeltern haben nichts mehr zu mir gesagt. Ich muss sagen, ich habe als Kind die ganze Sache ziemlich locker gesehen. Also ich habe mir auch nichts anmerken lassen. Ich habe das total unterdrückt und vor 2,5 Jahren kam das alles hoch. Also du bist dann, also das finde ich erstmal ganz, ganz seltsam, dass du nicht weißt und auch die anderen Mädels nicht wissen, was mit diesen Mädels. Gar nichts. Hast du mit diesen Mädels heute noch Kontakt? Nein. Nein. Aber du hattest eine Weile danach dann noch Kontakt mit denen. Ja. Wir haben uns dann auch nicht mehr drüber unterhalten. Es war. Aber es muss doch eine Gerichtsverhandlung geben, wo ihr auch Aussagen hättet. Domian, gar nichts. Gar nichts. Nichts. Nichts. Es hieß nur so, dass diejenige Person, die uns das angetan hat, gesagt hat, wenn wir nochmal in die Nähe kommen, dann zeigt er uns an. Also ist es gar nicht zum Gerichtsverfahren gekommen? Wahrscheinlich nicht. Ist mir unbegreiflich, wenn da fünf Mädchen betroffen sind, fünf Eltern oder Großeltern und alle knicken dann vor diesem Mann ein? Du redest immer von deinen Großeltern. Bist du bei den Großeltern aufgewachsen? Ich bin bei den Großeltern aufgewachsen, ja. Leben deine Eltern nicht mehr? Doch, meine Mutter, die ist einige Kilometer von mir weg. Ja. Und meinen Vater kenne ich nicht. Achso, der Hauptkontakt sind deine Großeltern. Ja. Hast du denn mit denen jetzt in der letzten Zeit mal darüber gesprochen? Nein. Nein, ich meine, meine Großmutter ist schwer herzkrank. Achso, dann möchtest du sie nicht belasten. Nee. Ja. Das hast du gerade gesagt, vor 2 Jahren ist es jetzt in dir alles wieder hochgebrochen. Ja, aufgebrochen. Vor 2,5 Jahren. Gab es da ein Ereignis oder war das dann einfach so? Es war so, ich bin vor 2,5 Jahren von zu Hause ausgezogen. Bin zu meinem, in Anführungszeichen, Freund gezogen, wo sich dann rausgestellt hat, dass er Alkoholiker ist. Ich war eigentlich 2 Jahre nicht ich selbst. Er hat mich dann rausgeschmissen. Es ist momentan so krass, auch mit den Nerven, dass ich mich mit der Rasierklinge die Arme aufschneide. Ja. Ich bin in psychologischer Behandlung. Bekomme aber eigentlich keine Hilfe, außer dass er mir Beruhigungstabletten gibt. Und jetzt dachte ich mir, dass du mir helfen kannst. Ja. Also, diese Geschichte mit deinem Freund war sicher dann der Auslöser, vermutlich, ne? Dass das so alles in dir hochgekommen ist und die Erinnerung daran auftrat. Nee, der Auslöser war der, dass meine beste Freundin vergewaltigt wurde. Ach so. Das war der Auslöser. Ja. Diese psychologische Betreuung, die sich gar nicht so psychologisch anhört, von der du da gerade erzählst, wie lange geht das jetzt schon so? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Und der, ist das ein Psychologe oder was ist das eine? Das ist ein Psychologe, ja. Und der verschreibt dir nur Tabletten? Also wenn ich mit ihm rede, dann kommt mir das echt vor, wie wenn das in das eine Ohr rein und in das andere rausgeht. Und das geht schon seit einem halben Jahr so? Ja. Dann bist du bei einem falschen Psychologen. Wenn du so ein Gefühl hast, ist das Aussage genug, dass du da nicht richtig in richtigen Händen bist. Du, ich bin in den tiefsten Niederbayern, ja? Und ja. Wenn du nicht mobil bist, dann hast du da eigentlich überhaupt keine Chance, dass du einen vernünftigen Psychologen irgendwie findest. Verstehe. Was, bist du da berufstätig auch in Niederbayern? Momentan nicht. Ich bin krankgeschrieben, weil es momentan echt nicht geht. Mhm. Also, ich höre ja, wie du sprichst, Nina, wie sehr, sehr traurig du bist und wie angeschlagen du bist und wie fertig du bist und wie dringend du Hilfe brauchst. Es ist ja damals auch nichts passiert, da, direkt danach. Da hatte ich auch niemand psychologisch betreut, ne? Nee. Das, ich habe auch vor 4 Wochen mit meiner Mutter gesprochen. Mhm. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen und. Und meine Mutter hat gar nichts davon gewusst. Wie? Das haben die Großeltern damals nicht erzählt? Nein. Was für ein seltsamer, mysteriöser Fall. Die hat nichts davon gewusst. Pass auf, Nina. Ich bin der Auffassung, der wirklichen Auffassung, dass du, vor allen Dingen, wo du so traurig klingst und so angeschlagen wirkst, dass du von diesem Psychologen weg musst. Und das Allerbeste ist, glaube ich, sage ich jetzt mal, du wirst gleich mit meiner Psychologin noch reden, dass du in eine gute, eine sehr gute psychosomatische Klinik kommst, wo du ein paar Wochen sein kannst, oder? Ich kann nicht weg. Warum? Ich bin geboren, ich habe Tiere zu Hause. Ah, das kann man ja irgendwie alles lösen. Es geht ja jetzt um deine Gesundheit. Du bist in Niederbayern. Du findest kaum Psychologen dort. Den du gefunden hast, findest du schlecht. Also muss was passieren. Es muss was ganz Gravierendes, Einschneidendes jetzt geschehen, dass du in gute Hände kommst. Glaub mir, ich habe jede Nacht Angst vorm Einschlafen. Ja, ich spüre das. Ich spüre, wie schlecht es dir geht, Nina. Ich habe eine sehr, sehr nette Frau hier heute im Hintergrund. Die heißt Heide, das ist eine Diplompsychologin. Die hat auch unser Gespräch jetzt schon mitgehört. Und mit der möchte ich, dass du jetzt gleich weiterredest. Und dann kannst du mit Heide das auch so erörtern, was man vielleicht mit den Tieren machen könnte oder so. Meine Meinung ist, und du wolltest ja auch meine Meinung hören, dass du unbedingt etwas unternehmen musst, sonst wirst du immer mehr krank seelisch. Und es wird dir immer schlechter gehen. Ich glaube, das kann gar nicht mehr gehen. Doch, ich glaube schon, dass es klappt. Ich glaube schon, dass es klappt. Du hast ja auch so einen Lebensmut noch. Guck mal, du hast ja hier auch angerufen und sehnst dich nach Hilfe. Pass auf, Nina, du legst jetzt mal auf. Und sofort wird die Heide dich anrufen. Okay. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Danke. Und nimm den Ratschlag bitte von Heide auch an, den sie dir gibt. Mach ich. Alles Gute. Domian. Mhm. Danke. Liebe Nina, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, jetzt möchte ich ganz herzlich meine Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen auch begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ja, wir haben Freitagnacht und Freitagnacht heißt, wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Michael, 27 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Michael. Um was geht's? Ich habe was heißt ein Problem? Ich bin abhängig von Prostituierten. Inwiefern? Ja, inwiefern, ja, ich habe den Drang dazu, alle, mindestens alle 2-3 Wochen dorthin zu fahren. Mhm. Und ja, dann eben mit denen Sex zu haben. Den Dienst in Anspruch zu nehmen, ja. Alle 2-3 Wochen. Ja. Wie lange geht das schon so? Ja, seitdem ich 16 bin. Seitdem du 16 bist? Ja. Okay, zu Anfang zwar noch nicht ganz so extrem. Wenn ich jetzt gut Kopf rechnen könnte, könnte ich wahrscheinlich innerhalb von kürzester Zeit mir eine Zahl ausmalen. Aber das wirst du wahrscheinlich mir besser sagen können. Wie viel Geld hast du in all diesen Jahren schon bei Prostituierten gelassen? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich nie mitgerechnet. Es muss eine Riesensumme sein. Ja, es ist eine Riesensumme auf alle Fälle. Also allein 2-3 Mal, alle 2-3 Wochen ist ja schon, also 2-mal im Monat kann man ja sagen. Ja, das ist jetzt heute so zu Anfang mit 16 natürlich noch nicht. Nicht so viel. Mhm. Weil ich dann noch nicht die finanziellen Mittel hatte. Ja. Da bin ich nur alle 2-3 Monate vielleicht mal einmal hingefahren. Ja. Jetzt hast du die finanziellen Mittel und kannst es dir eigentlich leisten? Mehr oder weniger, ja. Mehr oder weniger. Und was kostet immer einen Besuch? Ja, so circa 100 Euro. 100 Euro. Na gut, das sind dann auch... Kommt auch einiges zusammen, ne? Ja, aber ich, wenn ich dann dahin fahre, bleibt es nicht bei einer, sondern bei 3-4 am Tag dann. Wie 3-4 am Tag? Ja, also hintereinander dann. Achso, du fährst dann in ein Bordell und bist bei einer Hure und das reicht dir nicht, dann gehst du zur nächsten, oder wie? Ja, also ich gehe nicht ins Bordell, das ist eine Straße, das ist auch nicht hier in Deutschland, sondern in Holland. Achso. Und, Achso, dann sind schwuppdiwupp, bei einem Besuch sind da auch 400-500 Euro weg. Ja, ja, sicher. Also ich sag jetzt mal, alle 2 Wochen sind dann 300-400 Euro weg, ja. Mhm. Also, nochmal gefragt, dann gehst du da hin, lässt dich mit einer Frau, mit einer Prostituierten ein, ja. Hast mit der Sex, hast auch deinen Orgasmus mit der. Ja. Und dann gehst du zur nächsten und wieder. Ja, ja, genau. So ein starker Trieb ist da. Ja, das ist eben, ich verbringe dann da eben diesen Tag mehrere Stunden. Mhm. Und dann mache ich das da eben 2-3 Mal. Mhm. Oder 4 Mal, kommt immer drauf an. Du bist jetzt 27 Jahre alt. Hast du in den Jahren von so 16, so von der frühen Jugend an, mal Beziehungen gehabt? Ja, sicher. Ich bin auch momentan verheiratet. Ach, du bist verheiratet? Ja, ich lebe allerdings in Scheidung. Wie war das denn während der Ehe, als die Ehe noch gut lief? Hast du das da aufgemacht? Nein, zu Anfang nicht. Also wenn ich eine Beziehung habe, kann ich das die erste Zeit unterdrücken. Mhm. Und was dann, heißt denn die erste Zeit? Heißt das die ersten 2 Wochen oder heißt das erste Jahr? Nee, also ich sag jetzt mal so die ersten 3-4 Monate. Das ist nicht lang. Nee, das ist nicht lang. Mhm. Nee, kann ich das unterdrücken. Mhm. Und dann habe ich diesen Drang, da wieder hingehen zu müssen. Dass du dich jetzt scheiden lässt von deiner Frau, dass ihr in Entscheidung lebt quasi, hat das damit zu tun? Nee, hat es nicht. Hat sie das denn je rausgekriegt, was du machst? Nein, hat sie nicht. Obwohl, es wäre fast mal rausgekommen, aber sie weiß es nicht, nein. Hat das überhaupt jemals mal eine Partnerin von dir rausgekriegt? Nee. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, dass du dann in dieser Partnerschaft, wenn du in Partnerschaften warst, immer mit schlechtem Gewissen lebst. Ne? Ja, genau. Mhm. Und es ging mir auch jedes Mal schlecht danach. Mhm. Warum gehst du denn so permanent und penetrant zu Prostituierten? Warum muss es eine Prostituierte sein? Warum suchst du dir nicht irgendwo, wenn du so einen starken Sextrieb hast, irgendwo Frauen, so One-Night-Stand-mäßig? Ja, das weiß ich auch nicht. Hängt es damit zusammen, dass das noch einen besonderen Tick für dich ist, mit einer Prostituierten es zu tun? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich weiß es selber nicht, wo das herkommt. Irgendwo kommt dann in mir Gefühle hoch, wo ich sage, ich muss dahin. Gibt dir das auch noch was? Ich meine, sowas hab ich auch schon gehört, dass du auch noch Geld zahlen musst. Gibt dir das auch noch so einen besonderen Kick? Nee, das eigentlich weniger. Weiß nicht. Mhm. Oder dass du irgendwas Verbotenes tust oder dass du in so ein schmuddeliges Milieu gehst, dass sich das irgendwie anmacht? Nein, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwo ganz gut, dass es so eine Straße ist, dass da sitzen so circa 30, 40, 50 Frauen. Mhm. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Art Schaufenster, wo die drinnen sitzen. Ja, ich kenne das aus Hamburg. Das ist ja so ähnlich. Ähnlich, ja. Ja. Mhm. Und was mir so diesen Kick gibt, dass ich mir eben diese Frau aussuchen kann. Mhm. Das gibt mir so einen Kick. Das gibt den Kick und vielleicht auch, dass es alles so einfach dann ist. Ne? Du musst nicht lange baggern, es geht gleich zur Sache. Ja, genau. Und du hast gleich hintereinander viele Frauen. Hast du im Moment außer diesen Prostituiertenverbindungen auch noch andere Frauen, mit denen du sexuellen Kontakt hast? Nee, habe ich momentan nicht. Hast du momentan nicht. Ja. Du klingst, während du das erzählst, so, als würde dir das groß zu schaffen machen. Mittlerweile vielleicht. Ja, tut es auch. Das ist also nicht irgendetwas, was du an dir akzeptierst und sagst, naja, okay, das ist halt meine Art, die Sexualität zu leben, sondern es belastet dich. Ja, ich habe da ein Problem mit, ja. Mhm. Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist ja eine Sucht, die dich da treibt, die ja ein riesiges Ausmaß schon angenommen hat. Ne? Ja, das ist richtig. Ich meine, momentan, wo ich zwar keine Beziehung habe, stört es mich nicht unbedingt. Mhm. Aber es könnte natürlich, oder es stört letztendlich jede Beziehung, die du hast, sei es, dass dein schlechtes Gewissen der störende Faktor ist. Ja, genau. Und das ist die permanente Gefahr, dass deine Partnerin das erfährt und es ist halt einfach keine ehrliche Situation in der Partnerschaft zu leben. Ja, richtig. Mhm. Hast du in irgendeiner Weise eine Erklärung, woher dieser starke Trieb kommt und diese Sehnsucht auch in dieses Milieu so zu kommen, zu gehen? Nee, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wo ich damals 16 war, bin ich mit Bekannten da mal hingefahren, der war schon älter als ich, der ist Auto gefahren und der hat das auch gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da jetzt hergekommen ist. Wenn du deine Prostituierten freie Woche hast, sag ich mal so, wo du nicht hingehst und nicht hinfährst, hast du auch dann ständig Sex im Kopf und onanierst du viel? Ja, eigentlich ja. Mhm. Mhm. Also wenn du das als solches Problem empfindest, und ich sehe das auch als Problem von außen, objektiv gesehen, würde ich es auch sagen, dass da ist irgendetwas im Argen, da stimmt was nicht. Würde ich dir empfehlen, das kann ich natürlich nicht leisten jetzt im Rahmen eines 7-Minuten-Gespräches oder was wir zur Verfügung haben. Da bin ich auch gar nicht kompetent für. Ich finde, dass du zu einem Psychologen oder zu einem Sexualtherapeuten gehen solltest. Und dich wirklich darauf einlassen solltest, mit diesem Menschen an dir und mit dir zu arbeiten, dass er gemeinsam rauskriegt, was da los ist und wie man vielleicht diese Kräfte, diese Triebe kanalisieren kann. Ich weiß nicht, wie die Kollegen arbeiten, aber es liegt etwas vor, was für dich sehr problematisch ist und du hast einen Leidensdruck. So, das sind schon die beiden Hauptvoraussetzungen, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Ja. Hast du darüber selbst auch schon nachgedacht? Ja, teilweise ja. Wärst du denn dazu bereit? Ja, eigentlich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Aber du rufst ja auch hier so bei mir an und es ist ja so ein bisschen so eine ähnliche Situation und schilderst dein Problem. Ja, das ist richtig, weil ich da sonst ein Problem mit habe, irgendjemandem drüber zu sprechen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt ein psychologisches Problem ist. Was glaubst du denn? Was sonst? Ein körperliches Problem? Nee. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Also ich glaube, wenn mir überhaupt jemand helfen kann, dann geht das nur über diese psychologische oder psychiatrische Schiene. Wie soll es sonst in den Griff bekommen werden? Und du möchtest das ja in den Griff kriegen. Ja, eigentlich ja. Ja. Also ich finde, du solltest zumindest den Versuch mal machen, Michael. Du hast ja nichts zu verlieren. Nee, wir können dir gleich gerne noch behilflich sein bei einem richtigen Ansprechpartner für dein Problem. Geh doch mal einfach hin. Das ist doch wie ein Arztbesuch. Schilder das Problem und mal sehen, was rauskommt. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man über einen neuen Weg nachdenken. Aber das war der erste Schritt. Du hast jetzt hier bei mir angerufen. Wir haben darüber beraten. So, und jetzt könnte der nächste Schritt sein, dass du zum Fachmann gehst. Ja, das ist richtig. Test es doch mal. Du musst dich da auch nicht schämen. Das ist doch für einen Psychologen keine besondere Geschichte. Ja, das ist korrekt, ja. Ne? Leg mal bitte auf. Ja. Meine Psychologin ruft dich an und versorgt dich mit der einen oder anderen Adresse. Okay. Okay, alles Gute. Danke, Dom. Auf Wiederhören. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, meine Faxnummer 0800 5678 110. Wir hatten ja vor ein paar Tagen das Thema Impotenz und Impotent und Frigide. Und ich habe einen Brief bekommen von einem aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer namens Michael. Und der schreibt, hallo Jürgen, zu deinem Thema Impotenz möchte ich dir sagen, viele Männer werden impotent, so wie ich, weil die Frauen heutzutage doch nur noch finanzielle Interessen an unsere Potenz stellen. Entweder wollen sie dafür in Lokalen ausgehalten werden oder fordern von den Männern Geschenke dafür. Und wenn ich da noch höre, welche Wucherpreise die Prostituierten von den armen Kerlen berechnen, da bin ich glücklich und zufrieden, nicht mehr so sexuell abhängig zu sein. Ich pfeife auf die Potenz. Das hat mir mein Zuschauer und Zuhörer Michael geschrieben. Habe ich es weitergegeben an euch. Richard, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Richard. Ja, hallo? Ja. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Du machst mal bitte dein Radio und deinen Fernseher ganz leise. Ist jetzt besser? Ich hoffe, jetzt ja, genau. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, um was geht's denn, Richard? Ja, es ist folgendes, also ich habe jetzt in 2 Tagen einen Casting-Termin als Erotikdarsteller. Also Casting heißt, dass man sich vorstellen muss. Ja, und so wie ich gehört habe, am Telefon muss ich auch dann, weil ich muss einen Aids-Test mitbringen und haben zu mir gesagt, ich soll mich unten rasieren. Ja klar, du musst natürlich alles zeigen, was du zu bieten hast. Ne? Ja. Und Casting heißt ja in der Regel auch, dass man so Probeaufnahmen macht. Ja. Vielleicht musst du dann sogar richtig ran. Ja. Als Erotikdarsteller klingt noch ein bisschen nett. Pornodarsteller. Sagen wir knallhart, Pornodarsteller. Ja. Richard, 30 Jahre alt. Ja. Wieso willst du denn Pornodarsteller werden? Ja, das ist durch Zufall, durch die Videothek oder so, habe ich halt die Hüllen gesehen und da war halt auf der Rückseite die Nummer gestanden. Da war gestanden, zuschauen oder mitmachen. Dann habe ich halt die Nummer mir aufgeschrieben und habe angerufen. Ach ja, das kann ich auch mal mitmachen. Ja. Ach, so einfach war es. Ja, da habe ich angerufen vor 2 Wochen und die haben mir den Termin gesagt und haben mir gesagt, ich soll einen Esstest mitbringen. Ja. Und die haben gar keine Bilder von dir verlangt vorab oder irgendwas? Nee, also den habe ich auch gefragt. Da haben sie gemeint, ja, ich muss erst im Vorraum gehen und dann spreche ich vor. Ja. Und wenn mir denen ihr Gesicht gefällt, so auf gut Deutsch gesagt, haben sie gemeint, Ich glaube, dass es in erster Linie gar nicht so sehr um das Gesicht geht. Da muss was anderes denen gefallen. Ja. Ne? Glaubst du auch? Ja, ich weiß jetzt, das ist ja so ungefähr, hat sie mir das halt klar gemacht. Mensch, da lässt du dich aber auch was ein. Ja. Warum willst du das denn machen? Ich weiß nicht, also... Naja, ein bisschen wissen musst du schon, wenn du dich da jetzt angemeldet hast. Ja, ich stehe halt schon ein bisschen auf Sex und dadurch... Und das stehen wir ja alle, sind wir ja nicht alle Pornodarsteller. Nee, aber... Denkst du denn irgendwie, da kannst du die schnelle große Mark machen? Auch. Auch? Unter anderem. Und was noch? Ja, dass ich halt Kontakte zu anderen aufgeschlossenen Leuten dann finde. Sagen wir, du wirst lecker Mädchen kennenlernen. Auch. So, ja, also. Das ist das Wichtigste. Also sagen wir noch weiter, du willst eine Kontaktbörse, erhoffst dir eine Kontaktbörse da. Ja, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber... Du wirst die Frau fürs Leben finden. Nee, das Nein, das nicht, aber du wirst Sexpartnerin haben. Ja, ich hoffe, dass ich halt da meine sexuellen Träume da ausleben könnte. Hast du denn besondere Vorlieben? Ja, das ist komisch. Ich war vor 2 Jahren noch mal im Swingerclub. Ja. Und auf einmal, hat die mich gefragt, was wir so machen. Da habe ich gesagt, ja, ich bin für alles aufgeschlossen und so. Ja. Und auf einmal zieht die mir so eine Peitsche über und mir hat das auch noch gefallen. Hui. Hui. Ja, volle Kanne auf deinen Po oder was? Ja, jetzt volle Kanne, aber so leicht und so und dann so Rollenspiele oder so. Das hat mir irgendwie angetörnt. Also, das heißt, du hast so eine leichte SM-Ader. Ja, ne, kann man sagen. Eigentlich stehe ich nicht so auf Schmerzen, aber mir gefällt halt das so, dass dieses Rollenspielen und so, das ist ja niedrig und so, ich weiß nicht. Ja, was machst du sonst in deinem Leben vom Beruf? Momentan bin ich Umschüler als Bürokaufmann. Ich war vorher Bäcker und das musste ich jetzt nicht. Achso, und dieses sollte ja auch einfach nur so ein Nebenjob sein, ne? Ja. So, jetzt ist ja dieser Casting-Termin steht an. Ja. Wie stellst du dir das denn vor, wie das dann da abgeht? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe immer gehört, dass die einen da ziemlich abzocken oder so, dass die erst Vorkasse verlangen oder so. Wäre schon zum Beispiel an deiner Stelle sehr vorsichtig. Wenn die das verlangen, würde ich an deiner Stelle sofort gehen. Ja. Sofort. Gar kein Geld. Wenn, dann müssen die dir Geld bezahlen und nicht du denen. Ja. Jetzt haben wir alle ja, so glaube ich, ein ganz gutes Wortschlagsvermögen. Die Zuschauer, die zuhören, ich auch. ob jemand zum Pornostar geeignet ist. Jetzt will ich mal ein bisschen von dir was wissen, wie du, damit ich so eine Vorstellung habe von dir. Größe, ich frage dich mal so ein bisschen Größe. Ja, so 1,72. 1,72. Und Gewicht? 75. 75, ja. Haarfarbe? Dunkel, braun. Ist noch alles da an Haaren? Ja, ja. Unten wird es ja nur wegrasiert. Ja. Ja. Bist du normal gebaut oder eher ein bisschen muskulös? Betreibst du Sport? Normal. Vielleicht jetzt momentan ein bisschen im Bauch, aber nur ein bisschen, aber weil ich Hohlkreuz habe. Ja. So, ein entscheidendes Kriterium, ihr merkt, ich laviere da jetzt so hin, ist natürlich auch die Größe deines Penis. Ja, ich meine... Wenn der zu klein ist, hast du keine Schnitte. Ja, ich sage mal Durchschnitt, so 15 bis 16 cm im erregten Zustand. Ja. Ist das zu klein wahrscheinlich? Ja, vielleicht. In der Regel haben die Jungs ja immer was aufzufahren. Ne? Ja, aber ich meine, bei der Firma, wo ich da mich vorstelle, das habe ich mir jetzt alles angeschaut und dann habe ich auch auf die Schwänze anderer Männer geachtet und so, die haben so alles Durchschnittliche. So wollen wir es hier nicht ausdrücken. Ne? Nee, aber ja. Die haben Durchschnitt. Kann sein, ja. Ja, so, jetzt nehmen wir mal den Fall, die nehmen dich. Du bist schick rasiert untenrum, wie die das verlangt haben. Ja. Und die machen Aufnahmen und du kommst so ein bisschen in diesen Job da rein. Ja. Wäre dir das nicht irre peinlich, wenn dann irgendwie deine Nachbarin oder vielleicht deine Kollegin demnächst im Büro dich irgendwann mal im Porno sehen würde? Ja, schon irgendwie. Aber so viel ich weiß, kann man das auch ohne Gesicht machen. Also. Ach, das vergiss mal. Das haben die gesagt, dass er da... Ich glaube, die sind ganz geschickt und locken die Leute ran. In den meisten Produktionen dieser Art erkennt man die Gesichter durchaus. Hm? Meinst du, bei Männern vielleicht eher, bei Frauen ist es wichtig, aber bei Männern ist es nicht so wichtig, ja, schätze ich mal. Also da müsste man schon sehr gutgläubig sein, wenn man sich da auch darauf einlässt. Also das wäre dir schon peinlich, wenn man dich erkennt. Ja, ich meine, das weiß jetzt keiner. So, jetzt ist ein anderes großes Problem. Du hast gerade gesagt, du sollst einen AIDS-Test mitbringen. Ja. Es ist ja leider Gottes so, dass die Heteropornos in der Regel nicht mit Kondomen gedreht werden. Was sehr zu kritisieren ist und sehr zu beklagen ist. Ja. Würdest du dich denn darauf einlassen, zum Beispiel da so Probeaufnahmen oder vielleicht sogar mehr Aufnahmen hinterher zu machen, zu arbeiten, ohne Kondome? Ja, das ist eine gute Frage, weil das habe ich mir auch schon überlegt. So, weil der AIDS-Test sagt überhaupt gar nichts aus. Weil, wenn ich mir jetzt überlege, was ich so gesehen habe, wenn da schon zwei, drei Männer vor ihr drüber waren. Und ja, und du weißt nicht, was die Frau am Abend gemacht hat und der AIDS-Test ist von vorgestern. Also, ne? Also da kann man ja gar nichts drauf geben. Ja, ich meine, Risiko ist schon dabei, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe mehr und jetzt habe ich halt angerufen. Jetzt will ich halt jetzt mal so durchziehen oder zumindest mich halt mal vorstellen und sehen, was abgeht. Ja, also meine Warnung, kein Geld vorher geben. Ja. Ne? Ganz, ganz eindeutig. Und was ich dir auch wirklich in aller Ernsthaftigkeit sagen will, vergiss es, das als Kontaktbörse zu sehen, dass du da gute Frauen kennenlernst. Ja. Wann hattest du deine letzte feste Beziehung, deine letzte Freundin? Vor einem halben Jahr. Und wie lange lief das? 3 Monate, aber nur deswegen, weil sie halt von der Schule weggegangen ist. Achso, wie lange lief deine längste Beziehung überhaupt schon? Dreivierteljahr. Oh, ist ja nicht lang, ne? Nee. Also bist du flatterhaft. Ja. Ja. Ja, es liegt auch an mir. Ich bin auch ein wenig zurückhaltend, schüchtern. Also ich habe nicht so viele Kontakte. Ja. Wie viele Frauen hast du denn in deinem 30-jährigen Leben schon gehabt? 3. Ach ja, das ist nicht viel. Nee. Das ist nicht viel. Mit dem Erfahrungshintergrund jetzt in diese Branche rein, ist natürlich ein harter Stoff. Ne? Ja, aber... Vielleicht solltest du deine Energien lieber darin setzen, auf normalem Wege gute Frauen kennenzulernen. Ja. Das finde ich eigentlich. Aber ich merke schon, dass ich dich davon gar nicht abhalten kann. Nur schminkst dir ab. Ich glaube nicht, dass du da deine Partnerin für die nächste Zeit finden wirst. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe jetzt bloß gemeint, so... Weil das war Illusion, dann ja, und die Vorstellung ist natürlich auch immer, wenn man Pornodarsteller hört, das ist so richtig toll, denn da kann man Sex haben, hat Spaß und so. Ja. Ich kann dir sagen, ich habe mit so vielen Pornodarstellern schon gesprochen, die haben mir alle erzählt, aber wirklich alle, dass es knallharte Arbeit ist und mit Lust und Spaß, dass, so wie wir uns das vorstellen, im Sinne von sexueller Lust und Spaß, reichlich wenig zu tun hat. Ja. Ja. So, wir machen Folgendes, Richard. Ja. Wenn du da warst, dann werden wir nochmal telefonieren miteinander. Alles klar. Ne, wir haben deine Telefonnummer, meine Redaktion spricht das mit dir ab, dass wir dich dann erreichen. Ja. Und wir sind alle gespannt, wie Flitzebögen, wie es denn passiert ist und ob du dich nackig ausziehen musstest, bestimmt, und ob du vielleicht eine Szene drehen musstest und so weiter. Ja. Ja. Sollen wir es so machen? Ja, muss ich jetzt in der Leitung noch bleiben, oder? Nee, du legst jetzt auf und die Kollegen rufen dich gleich nochmal an, ja, um das terminlich abzustimmen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Die Sendung gibt es jetzt schon ziemlich lange. Meine Sendung hier? Ja, ja. 7 Jahre habe ich gelesen. 7 Jahre, so ist es, ja. Wird es die auch noch länger geben? Ich hoffe doch sehr, ja. Ja, ich meine bloß, weil es so lange gibt, dass es nicht abgesetzt wird. Nein, nein, solange es gut läuft, es läuft fantastisch. Von, ja, von der Resonanz der Zuschauer habe ich da keine Sorgen. Alles klar. Jo, mein Lieber, alles Gute und wir sind sehr gespannt auf dich und deine Geschichte. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. 1:35 Uhr, auf die Sekunde, kleine Pause. Nur 35 und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier live im Radio und im Fernsehen unterhalten wollt. Annika ist bei mir jetzt. Annika, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Annika. Um was geht's? Ja, also ich habe gestern auch zufällig bei dir reingesetzt und ja, da war das Thema das Schlechte in mir. Ja, ne? Ja. Und ich habe jetzt auch so ein Problem, das mich auch schon seit längerem belastet. Also eigentlich der Ursprung ist jetzt mein Mann, also mein damaliger Freund, sagen wir mal so, ist abgeschoben worden vor über einem Jahr. Mhm. Und inzwischen sind wir verheiratet seit etwas über einem halben Jahr. Moment, er ist abgeschoben worden, als er schon dein Mann war? Nein. Nein, vorher. Genau. Wohin? In welches Land? Möchte ich eigentlich nicht sagen. Okay, musst du auch nicht sagen. Mhm. Okay, gut. Und wir haben dann halt in seinem Heimatland geheiratet. Mhm. Und das war, also es ist immer noch eine Liebesbeziehung, ne? Und ja, auch eine Liebesheirat. Und wir haben halt das auch so gedacht, dass wenn wir heiraten, dass wir den Visumsprozess dann beschleunigen, ne? So, das hat aber... Den welchen Prozess? Visumsprozess. Visumsprozess. Mhm. Ja, genau, dass er wieder hierher kommt, ne? Mhm. So, bis jetzt hat sich da aber herzlich wenig getan. Das ist einmal so das Problem gewesen. Inzwischen bin ich so ein Kompensationskünstler geworden, kann man sagen, dass ich das ja für mich so verarbeitet beziehungsweise mehr verdrängt habe, so dass ich nicht mehr so darüber nachdenke. Wie, ne, lange ist der, dein Mann denn jetzt weg? Seit über einem Jahr. Seit über einem Jahr. Ja. Das habe ich nicht richtig auf der Schirmgartung gehabt. Mhm. Seit über einem Jahr, mhm, so. Und das Problem ist natürlich auch, dieses Land, das ist ja nicht gleich nebenan, sondern das ist schon weiter weg, muss man einen Flug buchen, das kostet alles Geld, mhm, und ich kann nicht jedes Wochenende rüberjetten. Mhm. Mhm. Okay, soweit die Grundvoraussetzungen. Ja. Die Annika ist verheiratet, Mann ist abgeschoben worden in einem fernen Land, mhm, und seit einem Jahr allein in Deutschland. Ganz genau. Das Schlechte in dir. Das Schlechte in mir ist, dass ich seit Februar dieses Jahres jetzt eine Affäre habe, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Ne, also sind wir wieder beim Thema Nummer 1, und Sex. Mhm. Seit Februar. Ja, seit Februar. Und zwar, also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich losgegangen bin und gesagt habe, Mensch, ich brauche unbedingt einen Typen oder so. Mhm. Sondern ich weiß nicht, das ist, irgendwie ist das einfach so gekommen. Ich kannte ihn auch vorher gar nicht. Und ja, ja, ich meine, sowas kommt nie einfach so. Das hat immer seine Ursachen. Ja, also ich meine, ich wie ist auch denn, wie ist denn, das ist mir immer noch nicht so richtig klar, wie ist denn deine Herzensverbindung, die emotionale Verbindung zu deinem Mann? Ich liebe ihn über alles. Du liebst ihn über alles. Ja. Ihr seid aber in Deutschland nicht verheiratet, sondern in seinem Heimatland. Ganz genau. Also ja, nach deutschem Recht sind wir jetzt auch verheiratet. Das ist ja anerkannt. So ist das. Na? So ist das. Hast du viel Kontakt mit ihm? Telefoniert? Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Einmal. Jeden Tag. Und jetzt ist Sommerzeit, da fährt man doch vielleicht dann auch da in das Land, wo der Mann ist. Ja, ich war ja auch erst da. Du warst erst da? Ja, über meinen Geburtstag. Jetzt vor kurzem. Ja. Ja, also ganz enger Kontakt zu dem Mann. Du fährst, ja, du fährst dort runter und ja, alles ist wunderbar, weil du ihn liebst und, ja, und verehrst und das ist ein toller Mann und ja, ja, ganz so. Genau. Und parallel läuft jetzt seit Februar eine Affäre. Ja. Eine Sexaffäre oder eine Liebesaffäre? Nein, eine Liebesaffäre auf keinen Fall. Wie oft hast du Sex mit deiner Affäre? Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns regelmäßig treffen und dann, was weiß ich, einmal in der Woche und dann geht das ab. Das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt habe ich zum Beispiel seit 2 Wochen gar nichts mehr. Ne? Ja gut, aber so im Durchschnitt kann man sagen, alle 2 Wochen kracht mal die Schwarte. Ja, einmal oder wie auch immer. Also, das ist nicht, dass ich jetzt, also ich habe zu ihm Kontakt und wir sind befreundet. Ne? Aber es ist so, dass, also er ist beziehungsunfähig, sagt er selber. Ja. Und es passt ihm ganz gut in den Kram, dass ich selber liiert bin. Achso, dass da gar keine Ansprüche entstehen und sowas. Ja, ganz genau. Der will gar keine verliebte Frau haben, sondern will auch so eine Bettgeschichte. Ganz genau, das ist ein ganz unverbindliches Ding halt. Jetzt ne? hätte ich an deiner Stelle natürlich, Annika, ein unglaublich schlechtes Gewissen. Ja. Mein Typ sitzt irgendwo da unten ganz oder genau. da oben oder wo auch immer. Ich liebe den und ich telefoniere sogar jeden Tag mit dem. Ja. Und habe hier ab und zu meine Wettgeschichte am ja. Laufen. Warum tust du das denn? Gute Frage. Also A, ich bin auch ein ganz, ganz normaler Mensch, der auch einen Trieb hat, der auch Lust hat. Jeder Mensch hat 2 Hände. Ganz genau. Und ja, ich weiß nicht, es ist, also ich bin eigentlich, was mich am meisten wundert, ist, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, untreu zu sein. Also früher sind so Sachen nie passiert? Nein, es ist noch nie passiert. Mhm. Es ist halt nur aus dieser Beziehung aus Distanz gezwungenermaßen entstanden. Was natürlich in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehbar ist, aber letztendlich auch nicht. Ja, natürlich, aber es ist nicht entschuldbar. Nein. Ja? Nein. Und das, was mir eigentlich das Problem, also ich muss ehrlich sagen, also das schlechte Gewissen, das habe ich nicht unbedingt in Bezug auf die Affäre, auf die Sexaffäre, weil ich kann es auch gut, also trennen. Das auch, aber ich kann es auch, also ich könnte es auch verstehen. Ich möchte es zwar nicht wissen, aber ich könnte es auch verstehen, wenn mein Mann. Ach so, wenn er es machen will. Wenn er es machen will, ganz genau. Also, weil aber, wir sind dann auch zeitweise, sind wir dann ein halbes Jahr, haben wir uns nicht gesehen. Ja, aber wo ist das schlechte Gewissen? Weswegen hast du ein schlechtes Gewissen? Wegen der Geheimhaltung, wegen der Lügerei. Das ist das, was mir zu schaffen macht. Was würde er denn sagen, wenn du es ihm sagen würdest? Also ich denke mal, er wäre tierisch verletzt, was ich also logischerweise total nachvollziehen kann. Vielleicht könnte man ja sogar ganz offen drüber reden. Hier nach der Mutter, pass auf, wir sind nun mal so weit voneinander getrennt und können uns nicht sehen. Wir geben uns gegenseitig freie Hand, wenn wir Bock haben, irgendwie mal auf eine Sexgeschichte machen, was halt, und wir müssen noch nicht groß drüber reden. Das wäre die saubere Lösung, ne? Ja, das wäre die saubere Lösung, aber ich meine, er würde das bestimmt nie akzeptieren, also so wie ich ihn kenne. Du würdest das bei ihm schon akzeptieren? Ich würde es bei ihm, ja, aber das heißt nicht, dass ich es wissen möchte. Nee, ist, naja, gut, aber... ich bin da selber sensibel und wenn das jetzt hier in Deutschland passieren würde, wenn wir tagtäglich jetzt hier bei uns in der Wohnung zusammenleben und so, und wenn dann solche Betrügerei passieren würde, dann würde ich sofort die Beziehung beenden. Ist klar, das ist aber dann noch wieder ein anderer Fall, ne? Genau. Jetzt seid ihr hunderte oder tausende von Kilometern entfernt. Ja, tausende, ja. Ja. Das ist also ein ganz heikles Thema. Also ganz heikel, ja. Ja, und das Blöde daran ist eigentlich, also dass nur die Affäre, also er und ich das wissen, praktisch, also aus seinem Freundeskreis wissen das 2 Leute, aber die sind auch eher solche Hallodris, sag ich mal, dass die das auch nicht weiter plappern. Wie gut, dass du jetzt hier anrufst. Nein, Annika. Wie lange steht das denn noch, wie lange ist denn noch zu denken, dass ihr noch auseinander, noch getrennt seid? Wann wird dein Mann hierher kommen können? Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schon schlauer. Na, also ich warte, also inzwischen läuft schon das dritte Visumsverfahren, das dritte. Deswegen ist er denn damals ausgewiesen worden? Er war illegal hier. Ja. Also, das heißt, da schwebt wirklich so eine ganz gedünnte, düstere Wolke über euch. Das kann doch dauern und dauern und dauern und dauern. Vielleicht ist also auch ein Grund dafür, dass du jetzt diese Energien entwickelt hast diesbezüglich. Bitte? Vielleicht ist das ja auch so ein Grund, diese permanente Ungewissheit. Also ich meine, irgendwo ist es für mich auch, gibt es mir jetzt irgendwo auch Haltung und es lenkt mich vor allen Dingen ab, ne? Weil ich bin momentan also Workaholic. Ich meine, war ich vorher auch schon, aber jetzt extremer, damit ich mich nicht mit mir selber beschäftige oder mit den Problemen auseinandersetzen muss. Weil es bringt mir nichts mehr, weil ich kann an die Behörden nicht rantreten oder da irgendwas verändern. Also, ich weiß ja jetzt nicht, ich will dich da auf keinen Fall nicht weiter löchern, also aus welchem Land dein Freund kommt oder dein Mann kommt. Ja. Ich vermute mal, dass irgendwie, was wir so südländischen Land nennen, da ist die Mentalität der Männer ja noch wieder anders drauf als bei uns. Genau, deswegen ist das ja auch so ein heikles Thema, mit ihm darüber zu reden. Genau, deswegen kann ich mir auch dann gut vorstellen, dass er das niemals dir zubilligen würde. Mhm. Hier, komm Mädel, mach was, solange ich nicht da bin. Was ich nicht weiß, mach mich nicht heiß, erzähl's mir bloß nicht. Ne? Mhm. Rannika, eigentlich musst du es aufhören. Aufhören, auch allein wegen der Lügerei. Die Lügerei ist einfach, wenn ich stelle mir vor, wenn man jeden Tag mit seinem Liebsten redet. Ja. Und gerade eben ist wieder sowas passiert gestern. Der fragt dich, was hast du gestern Abend gemacht? Dann sagst du, ich war mit meiner Freundin so und so im Kino und dabei warst du mit dem Typ im Bett. Ganz genau, so ungefähr. Und das ist einfach nicht gut. Nee, es ist auch nicht gut. Dann lass es sein. Vor allen Dingen, was dann auch noch so also, im Hintergrund mit reinspielt, meine ganze Familie weiß ja Bescheid jetzt über unsere Situation, also mit meinem Mann und mir, ne? Und alle sind halt, oh Gott, und die Arme und sie wartet und dieses Mitleidige, ne? Das will ich nicht, aber es kommt so so unterdrückt, kommt das immer mit reingebuddert, ne? Und dann ist es natürlich auch, dass ich nicht nur, also ich bin sehr familiär, wir sind eine Großfamilie, sind sehr familienverbunden. Und dann ist da auch noch dieser Nebeneffekt, dass die das nicht wissen und dass sie es nie vermuten würden von mir, so ungefähr. Was du alles so machst, ne? Ja, von wegen, mit Leid, ne? Das ist so ganz genau. Knallharter, heißer. Vielleicht bist du da, wenn man so will, ne? Ja, ich wollte es ja nicht so ausdrücken. Stille Wasser sind tief, ne? Sagt man ja so, ne? Oh ja, das hat schon sehr oft jemand von mir gesagt. Also ich finde, in diesem Fall ist das Unterbinden ja auch relativ einfach, weil du emotional, herzensmäßig mit diesem Mann überhaupt nicht verbandelt bist. Ganz genau. Ne? Das heißt, du musst einfach jetzt deinen Trieb ein bisschen in den Griff kriegen und guck dir ab und zu einen schönen Erotikfilm an und hat deinen Spaß. Wo dein Pornodarsteller war. Zum Beispiel. Und hat deinen Spaß mit dir selbst und hoffe, dass dein Mann, dein liebster Mensch, bald in Deutschland sein wird. Ja, das hoffe ich doch schon seit über einem Jahr. So. Annika, sollen wir es beenden? Nein, nicht wir. Ja, wir jetzt auch gleich. Aber ich meine, sollen wir uns einigen, dass du es beendest? Ich denke schon. Also ich habe schon mehrmals auch angeschnitten, ne? Mhm. Also jetzt mit der Affäre. Andererseits habe ich, als jetzt, ich die letzte... Jetzt kommen wir aber nicht in zwei, drei Wochen wieder an und sagst, ich wollte ja, aber das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig. Ne? Mhm. Also ich hoffe, ich ziehe es durch. Ich hoffe es auch. Normal, also ich bin ein sehr dominanter, sehr charakterstarker Mensch. Habe ich schon gemerkt. Oh. Obwohl still, ne? Still bin ich eigentlich gar nicht. Ja. Aber ich sage, ich bin sehr vorsichtig gegenüber Menschen, wie offen ich da sein kann. Ja. Ich bin meiner offenen Art und ehrlichen Art, das passt nicht jedem so frei nach Schnauze. Und da musst du schon aufpassen, was du sagst. Aber wir haben uns wunderbar unterhalten. Ja, finde ich auch. Und ganz klar. Und meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja, danke. Und ich hoffe, dass du sie umsetzt. Auch für dich, weil du dich letztendlich auch besser fühlen wirst. Ja, also ich danke dir für das Gespräch, dass ich das auch mal loswerden konnte. Annika, alles Gute und alles Liebe. Und hoffentlich kommt dein Mann bald. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Klaus, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Klaus. Dein Thema. Mein Thema ist... Behinderung, Körperbehinderung und Partnerschaft. Mhm. Du bist behindert? Ja. Was für eine Behinderung hast du? Ich bin ziemlich klein, circa 1 Meter und habe eine Knochenkrankheit. Mhm. 1 Meter klein oder groß nur? Und was ist das? Ja, ein Rollifahrer bin ich auch. Rollstuhlfahrer? Mhm. Ja. Ich habe einen ganz normalen Beruf aus, fahre ein Auto und ja, hab eine Wohnung. Lass mich immer fragen zu der Krankheit. Also du sagst Rollstuhlfahrer. Mhm. Kannst du gar nicht gehen oder nur ganz schlecht? Überhaupt nicht. Nein. Aber so den Oberkörper kannst du ganz normal bewegen? Ja, also doch, die oberen Sachen schon. Lebst du alleine? Ja. Ja, und du kannst dich auch, kannst du alles so alleine machen? Das meiste schon, ja. Toilette, Duschen, ins Bett? Ja, das ist nicht das Problem. Wie geht das? Und dann kurz zwischendurch gefragt, wie, wenn du gelähmt bist und eigentlich nur die Arme... Nein, Moment, halt. Ich bin nicht gelähmt. Mhm. Also es ist alles funktionsfähig. Aber du kannst nicht laufen? Also alles. Ja? Aber du kannst nicht laufen? Nein. Dadurch den Rollstuhl auch? Meine Beine sind nicht gerade zum Gehen. Ja, aber du kannst dich dann irgendwo ins Bett robben oder das funktioniert alles? Ja, ja. Mhm. Jetzt sag mir noch was zu der Knochenkrankheit. Was ist das für eine Knochenkrankheit? Bitte? Sag mir noch etwas zu der Knochenkrankheit. Was ist das für eine? Ich habe Glasknochen. Ah, das heißt, die sind besonders empfindlich? Ja, aber schlimm ist das in der Kindheit. Mhm. Im Moment nicht so sehr. Also je älter die Menschen werden, ich glaube, das ist so, desto stabiler werden die Knochen auch. Ja, es nimmt aber auch irgendwann wieder ab. Mhm. Mhm. Aber das tut es ja bei einem normalen Menschen auch, dass irgendwann im Laufe des Lebens, beziehungsweise wenn man älter wird, die Knochen nicht mehr so. Aber du hattest wahrscheinlich dann als junger Mensch oder als Jugendlicher sehr viele Knochenbrüche. Ja, das ist. Kannst du da eine Zahl überhaupt sagen, wie viele? Nein, kann ich nicht. Also so unendlich also viele Brüche? Ich möchte mich da gar nicht mehr so viel mit beschäftigen. Mhm. Ich frage das auch nicht, um dich da nochmal mit zu quälen, sondern damit man so einen Eindruck halt auch hat von dir und von der Erkrankung. Das ist aber jetzt alles nicht mehr gefährlich und die Knochen sind jetzt stabiler und das ist nicht das Thema. Nur halt sind dann halt auch diverse Deformierungen der Knochenrückgrat, wie auch immer. Also ist alles ein bisschen krumm und ein bisschen schief und ja. Sexualität funktioniert auch normal. Bei mir funktioniert alles. Alles normal. So, nun hast du gesagt, das Thema ist Behinderung und Partnerschaft. Ja. Hast du eine Partnerin schon mal gehabt in deinem Leben? Ja, ich hatte also, es gab einige Ansätze in den vergangenen, sag ich mal, 12, 14 Jahren, davon sind fast alle so schon im Vorfeld gescheitert. Mhm. Waren das Frauen, die auch behindert sind oder nicht behinderte Frauen? Nee, ein Handicap hatten die alle. Mhm, das ist dir aber egal. Das ist mir egal. Hattest du denn überhaupt schon mal, hast du schon mal eine sexuelle Erfahrung gemacht mit Frauen? Ja, sicher. Das schon, Aber es ist noch nie zu einer Partnerschaft gekommen. Naja, so die einzige, die dann, nicht im Vorfeld zusammengebrochen ist, die hat dann 2 Wochen gedauert und... Die nicht im Vorfeld zusammengebrochen ist? Ja, also nicht nach, mein Gott, wie soll ich das sagen? Ja, also die wollten einfach nicht. Die hat, Und die eine, also die eine hat... Und haben sich dann gedacht, das lassen wir mal besser, ne? Ach so, nachdem die dann mit dir geschlafen nein, haben? Nein, so weit ist es gar nicht gekommen. Ach so, aber eine Beziehung ging ein paar Wochen, 2 Wochen, sagst du? Ja, 2 Wochen. Mhm. Und deswegen ging die dann auseinander? Ja, weil auch sie mir gesagt hat, dass sie das nicht will. Dass Wird man da nicht... Gefühle nicht. Übrigens, solltet ihr was Lautes im Hintergrund hören? Ich habe das Fenster hier auf und wir haben Gewitter in Köln. Ja, wir auch. Dadurch hört wir man auch. Den Donner hier so ein bisschen. Ich habe eben schon gedacht, der Fernseher bricht zusammen. In dem Moment, wo du sagst, der Fernseher bricht zusammen, fällt unser Fernsehbild aus, sehe ich hier gerade. Bild- und Tonausfall im Bereich des Senders Düsseldorf, 3. Programm. Ja. Aha, also irgendwo anders kann man das noch sehen. Das ist Stuss. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich hoffe nicht, dass wir völlig jetzt unterbrochen werden. Was unternimmst du denn, Klaus, um Frauen kennenzulernen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Weil... ich auch hier eher ländlich wohne und Kneipenbesuche, wie auch immer, das kannst du alles knicken, ne? Mhm. Ich hab's nicht mehr so mit dem Computer. Mhm. Aber über Kontaktanzeigen, das hab ich schon probiert und wird man da nicht auf Dauer auch mürbe und sehr, sehr traurig und missmutig, dass man denkt, Mann, ich bin nur 1 Meter groß. Ja, das ist schon recht heftig. Denn letztendlich wird es ja daran liegen, dass du zu klein bist, dass du im Rollstuhl liegst, warum die Frauen das nicht wollen. Ne? Kann das sein? Ja, der Schluss ist irgendwo schon da, weil ich denke, dass wenn sich zwei Menschen kennenlernen, ist der visuelle Eindruck halt schon oft entscheidend. Ja, ja, ja. Und da kommst du dann auch gar nicht mehr, sag ich mal, in die Situation, auch andere Sachen anklingen zu lassen, auch also ich sag mal so, man spricht ja immer über innere Werte. Ja, ja gut, aber ist mir schon klar, dass der erste Eindruck ist halt, der erste Eindruck ist halt wirklich erstmal das Äußere. Ne? Ja, was ist denn für dich so eine Frau? Da kannst du auch noch so nett sein. Was ist denn eine Frau, wie du sie gerne hättest? Bitte? Ich sag, welche Frau, was für eine Frau hättest du denn gerne, so vom äußeren Typ her? Ach, das ist mir eigentlich relativ egal. Mhm. Also, wenn ich die Wahl hätte, eher brünett, aber das ist nicht, das ist nicht... Das, nee, so meinte ich gar nicht mal so sehr. Ich meinte gar nicht jetzt die Farbe der Haare, bitte? Sondern könnte es eine behinderte Frau sein? Oder? Von mir, aber das ist... Ich glaub, wir reden immer ein bisschen aneinander vorbei. Hallo? Ja. Ja. Könnte es denn auch, also es könnte auch eine sehr behinderte Frau sein, wäre das egal? Prinzipiell schon. Mhm. Das Problem ist einfach, dass ich ja durch meine Behinderung nur sehr eingeschränkt in der Lage bin, ihr dann zu helfen. Mhm, verstehe, ja. Ja, also wenn das so extrem ist, dass das... Gehst ohne Dritte ich nichts mehr machen kann, dann weiß ich nicht, ob das so sinnig ist. Mhm. Ne? Ja, Klaus, das ist wirklich ein sehr großes Problem, das wir viele Leute haben. Bitte? Ich glaube, es funktioniert auch in diesem Fall nur, indem du immer und immer wieder versuchst, auf dich aufmerksam zu machen und indem du rausgehst. Vielleicht ist der Computer wirklich kein schlechtes Ding, wenn du dich damit mal beschäftigen würdest. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Ne? Weil vielleicht wäre der Computer wirklich ein schlechtes Ding, wenn du dich damit beschäftigen würdest, weil das ist auch ein gutes Kontaktforum und auch gerade für behinderte Leute. Ja, ich glaube es zwar nicht, aber... Doch, das glaube ich aber für dich mit. Das ist, was sich da alles rumtreibt im Internet, das ist erstaunlich. Ja, eben, das ist ja das Problem. Nein, nein, auch sehr viel. Ich meine jetzt das nicht abwertend, wirklich nicht. Ja, ja, ja, das mag sein, aber das ist irgendwie nicht so meine Schiene, ganz ehrlich gesagt. Ja, man muss vielleicht ein bisschen flexibel sein. Alles ausprobieren. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Bitte? Es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Naja, ich weiß nicht. Ja. Also, wie auch immer, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, Klaus. Und dass sich vielleicht doch eine nette Frau findet. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ellen, 32 Jahre. Hab ich nicht mehr. Hatte ich gedacht, ich hätte sie. Dann habe ich hier noch den Sebastian. Der ist 41 Jahre. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo, das ist aber kein Sebastian. Hallo? Doch, hallo. Doch, es klingt so nach Frauenstimme. Entschuldige, aber... Ja, im Telefon kann das schon mal passieren. Ne? Ja, entschuldige, das habe ich jetzt ein bisschen... Übergeben. Ja. Sebastian, 41 Jahre, um was geht's denn? Ja, du hast es ja schon richtig an der Stimme gemerkt, Domian. Ich bin mal als Mädchen auf die Welt gekommen. Ah, da lag ich gar nicht so falsch. Ein transsexueller Mensch. Genau, ah, ja. Da war also vor einigen Jahren meine Personenstandsänderung halt hinter mich gebracht und lebe auch schon seit 1997 eigentlich schon als Mann. Also es ist alles soweit abgeschlossen bei mir. Und bist du auch operiert? Ja, zur Personenstandsänderung gehört halt, dass man das äußere Erscheinungsbild halt dem Mannsein in dem Fall angeglichen wird. Das heißt, meine Brust ist entfernt und ich bin kastriert. Ich habe aber keinen Penisaufbau machen lassen. Das ist eine sehr aufwendige Operation und die Risiken stehen da in keinem Verhältnis zum Nutzen. Also du hast äußerlich, wenn man dich jetzt nackt sieht, im Genitalbereich noch eine Scheide? Oder? Ja. Was heißt jetzt kastriert? Das heißt, du könntest keine Kinder bekommen? Ich kann keine Kinder mehr aber bekommen, aber du genau. Empfindest noch Sexualität und Lust mit und in deiner Scheide? Ja, das ist eine ganz große Ausnahme, glaube ich. Also ich habe noch nie gehört, dass das bei jemand anderem so ist, aber es wird auch nicht so darüber gesprochen. Nutzt du denn das auch? Ja, ich nutze das auch. Ja, ich frage das deshalb so, weil ich das von transsexuellen Menschen so kenne, dass die... Das Geschlechtsteil, mit dem sie geboren wurden, völlig verachten und missachten und gar nicht wahrnehmen. Jetzt ist was ganz Blödes passiert, Sebastian. Ich würde gerne mit dir reden. Und aufgrund dessen, dass gerade hier eigentlich zusammengebrochen ist, ist die Zeit jetzt zu kurz. Du hörst, die Sendung geht zu Ende. Wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns am Montag. Oh ja, das okay. ist ganz toll. Ja. Machen wir so. Meine Redaktion ruft dich gleich nochmal an. Du legst jetzt auf. Und ich sage einfach Tschüss bis Montag. Okay, bis Montag. Schönes Wochenende. Danke dir auch. Danke. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Erstmal bitte ich zu entschuldigen, aber da können wir ja nichts für, dass wir Bildausfälle, Tonausfälle haben. Ich weiß gar nicht, wo man uns noch sieht oder hört. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Marco Rössler, Leo Scholten, Pascal Günther, Jan Grefe zu Baringdorf und Dorit Herber. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema »Ein Geheimnis belastet mich«. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema, das habe ich unter Zwang getan. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Frühsommer, Wochenende. Und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, ciao.